Sind Sie es doch? Es war mir, als ob ich Ihre Stimme hörte. Was wollen Sie, Herr Major? Oh, was ich will. Was macht dein Fräulein? Sie will den Augenblick ausfahren. Und allein ohne mich wohin? Haben Sie vergessen, Herr Major? Ach, ich habe Sie gereizt und Sie war empfindlich. Ich werde Sie um Vergebung bitten und Sie wird mir vergeben. Wie? Nachdem Sie den Ring zurückgenommen, Herr Major? Ach, das tat ich in der Betäubung. Aber sie wird sich keinen Augenblick weigern, den Ring wieder anzunehmen. Und habe ich nicht noch Ihren? Den erwartet sie zurück. Wo haben Sie ihn denn, Herr Major? Zeigen Sie mir ihn doch. Ich habe ihn anzustecken vergessen. Just wird ihn mir gleich nachbringen. Das ist wohl einer ziemlich wie der andere. Lassen Sie mich doch diesen sehen. Ich sehe sowas gar zu gern. Ein andermal, Franziska. Jetzt komm. Er will sich durchaus nicht aus seinem Irrtum bringen lassen. Hier kommt sie.